1. Hoar, Herr, mein gerechtes Anliegen und achte auf mein Flehen, denn mein Gebet kommt von Herzen und ist frei von jeglicher Torschung. 2. Ich bitte dich, mein Recht direkt von dir zu empfangen, da dein Organ genauer kennen, was wahrhaftig und gerecht ist. 3. Selbst wenn du mein Herz in der Nacht prüfst und mich gründlich untersuchst, wirst du kein bösen Absichten finden, da ich mein Wortstets kontrolliere. 4. Obwohl andere Menschen oft gewalttätig wedge wählen, habe ich mich konsequent und dein Wort gehalten, im nicht auf abwege zu geraten. 5. Ich bin fest auf deinen Faden geblieben und habe darauf geachtet, das mein Schreit niemals vom rechten Weg abweichen. 6. Ich ruf dichen, weil ich weiß, dass du mir antworten wirst, nage dein or zu mir und schenk meinen Worten Beachtung. 7. Sage mir dein Wunderbar aid, denn du rettest all, die bei dir schut vor ihren Machtigen gegnen suchen. 8. Behüt mich so sorgfältig wie deinen eigenen Augapfel und gewahr mir schutz im Schatten deiner Flügel. 9. Beschütz mich vor den gottlosen Menschen, die mich bedrängen, und vor den Feinden, die mir wollige umzingelt haben. 10. Dies Menschen sind gefühlskult und verschlossen, warend sie gleichzeitig hochmütig und überheblich reden schwingen. 11. Wohin ich auch gehör, sie haben mich bereits umstellt und beobachten mich genau, mich zu voll zu bringen. 12. Sie verhalten sich wie ein hungriger Low, der auf Butte aus ist, oder wie ein Jungs Raubtier, das im Verborgenen lauert. 13. Greif ein, Herr, stell dich ihnen entgegen und werf sie nieder, ret mein Leben mit deinem Schwert vor diesen gottlosen Menschen. 14. Befrei mich von jenen, deren ganzer Fokus auf dem weltlichen Besitz liegt und die ihren Reichtum sogar in ihr kinder vererben. 15. Ich hingen wer dich in gerechtig Keet schauen dürfen und mich nach dem erwachen und deine Gegenwart vollkommen sattigen.